Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Seit heute ist es der längste Shutdown in der Geschichte der USA. Noch nie hat ein Streit zwischen Präsident und Kongress die Regierung so lange lahmgelegt. Arthur Landwehr über die Folgen. 22 Tage dauert nun der Shutdown, gibt es keinen Haushalt und damit kein Geld für viele Ministerien und deren Behörden. Alles wegen der 5,7 Milliarden Dollar, die Präsident Donald Trump für die Mauer zu Mexiko verlangt und die Demokraten nicht genehmigen wollen. Freitag war Zahltag für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. 800.000 haben eine Gehaltsabrechnung mit $0 bekommen. Aber auch Handwerker, die für die Regierung arbeiten, Reinigungsfirmen, Computerspezialisten, Lieferanten, sie alle müssen zu Hause bleiben. Und viele Firmen zahlen ihre Mitarbeiter dann nicht. Die Probleme häufen sich, es fehlen Genehmigungen, Steuerauskünfte, Sozialversicherungsnachweise, Rentenanträge. Der Bau der Mauer war eines der wichtigsten Wahlversprechen von Donald Trump, aber der Plan ist nicht mehrheitsfähig, meint der USA-Experte Michael Dreyer von der Universität Jena. Im Moment sind die Umfragen relativ eindeutig. Die Mehrzahl der Öffentlichkeit sieht die Schuld bei Präsident Trump und den Republikanern im Kongress. Das Land ist in der Frage relativ einig. Es lehnt diese Mauer ab als überflüssig. Und als zu teuer und auch als die falsche Antwort auf die Probleme. Tatsächlich ist es ja so, dass die illegale Immigration aus dem Süden dramatisch abgenommen hat in den letzten Jahren. Wir haben im Moment die niedrigste Zahl von illegalen Grenzübertritten seit fast 50 Jahren in den USA. Das heißt, der nationale Notstand, von dem Trump redet, der ist effektiv nicht vorhanden. Die AfD hält im sächsischen Riesa ihren zweiten Europaparteitag ab. Neben Personalien soll es vor allem um die Frage gehen, wie es die Partei mit dem Austritt aus der EU hält. Sarah Plass. Heute wird es wohl erstmal so weitergehen, wie der Abend in Riesa aufgehört hatte, mit der langwierigen Prozedur, weitere Listenplätze für die Europawahl Ende Mai zu füllen. Wann genau dann in Riesa die Programmatik des Europawahlkampfs erörtert wird, ist bisher unklar. Innerhalb der AfD gibt es unterschiedliche Ideen dazu, wie es mit Deutschland in der EU weitergehen soll. Dexit oder No Dexit, so lautet die Frage. Unter vielen Delegierten ist ein deutlicher Hang zu einem Austritt Deutschlands aus der EU zu spüren. Die beiden Parteichefs dagegen haben sich bisher gegen einen sogenannten Dexit ausgesprochen. Und zu Beginn des Parteitags hat die Gründung einer neuen Partei durch das frühere AfD-Bundesvorstandsmitglied André Pockenburg für Wirbel gesorgt. Der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner, der sieht für die neue Gruppierung nur ein geringes Potenzial. Bislang hatten wir eine Situation, dass alle zwei Jahre wieder die Protagonisten die Partei verließen. Und das hat den Protagonisten, also Lucke, Petri, sehr geschadet. Sie sind sozusagen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die Partei hat überhaupt keinen Aderlass. Also, dass da ein großes Potenzial ist, das glaube ich nicht. Ich meine, die neue Pockenburg-Partei will ja nur in drei Ostländern antreten und marginalisiert sich damit schon selbst. Also, man kann nur dann eigentlich einen Erfolg haben, wenn man grundsätzlich in den Medien steht, wenn man ein universelles Angebot hat und wenn man im Prinzip den Eindruck erweckt, wir wollen grundsätzliche politische Position vertreten. Das Schneechaos in den Alpen und im Süden Bayerns geht weiter. Christine Kerler. Berchtesgaden ist nur einer von fünf Landkreisen in Oberbayern, in denen derzeit der Katastrophenfall gilt. Die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Garmisch-Partenkirchen sind wegen der großen Schneemassen in demselben Ausnahmezustand. Überall haben gestern hunderte Einsatzkräfte noch bis spät in die Nacht gearbeitet. Überall gehen die Arbeiten heute weiter. Die Bundeswehr unterstützt die örtlichen Hilfskräfte seit Tagen und schickt, wenn nötig, heute noch weitere Soldaten. Besonders tragisch, einer der Helfer ist gestern tödlich verunglückt. Georg Grabner, der Landrat des Berchtesgadener Landes, erklärte in dieser Sendung, warum er den Katastrophenfall ausrufen musste. Ja, es ist so, dass wir schon seit 5. Januar zum Teil massive Schneefälle haben und die örtliche Feuerwehren schon im Dauereinsatz waren. Und die Situation hat sich am Freitag eben so zugespitzt, dass mir die Einsatzkräfte und Organisationen und die Bürgermeister auch erklärt haben, sie schaffen es mit den regionalen Kräften nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, wo man sich dann überlegen muss, wie geht's weiter. Und deswegen habe ich dann den Katastrophenfall erklärt, weil die örtlichen Kräfte das nicht mehr schaffen, zusätzliche Kräfte holen können.